Vorbereitet, die Hauptdarsteller sind eingetroffen. Morgen Vormittag um 10 Uhr beginnt die erste Sitzung des zweitägigen Treffens Bush-Gorbatschow an Bord des sowjetischen Raketenkreuzers Slava. Am Sonntagnachmittag wird es ein Ende finden in gemeinsamen Abschlussworten, die George Bush und Mikhail Gorbatschow auf dem Deck des amerikanischen Raketenkreuzers Belknap abgeben, überragt von dessen Raketenabschussgeräten. Um Rüstungskontrolle soll es, wird es gehen, unter anderem. Doch nicht in konkreten Verhandlungen, sondern eher im gegenseitigen Abtasten nach beiderseits akzeptablen, im Bedrohungspotenzial reduzierten und weniger kostspieligen Sicherheitsmodellen. Das betrifft auch die jeweiligen Bündnissysteme. Insofern sind die Führer der Supermächte ohnehin auf diesem Feld nicht souverän. Letzteres gilt nicht für die strategischen Atomwaffen. Dort wird Washington auf neue Dynamik in den schleppenden Start-Verhandlungen drücken. Salzwassergipfel ist das Treffen getauft worden. Die See vor Malta ist oft stürmisch in diesen Tagen und Gorbatschows Magen, so ist zu hören, reagiert auf Schaukelei empfindlich. Jedenfalls ließen die Sowjets beim Hafenmeister der maltesischen Hauptstadt anfragen, ob bei heftigem Seegang der Kreuzer Slava im Hafen an das dort festgetäute sowjetische Versorgungs- und Hotelschiff Gorki andocken könnte. Dann könnte Gorbatschow bei Sturm, wie gesagt, Seefahrt und Seekrankheit vermeiden. Die Erwartungen an dieses Treffen sind hoch. Zu sehr hat die Welt sich verändert in jüngster Zeit. Zu groß ist das Bangen, dass aus erwünschtem Wandel unverhofft Risiko und Instabilität werden könnten. Gorbatschow hat eine umgehende KSZE-Konferenz zur Stabilisierung von Europas Zukunft im 21. Jahrhundert gefordert, noch bevor er in Malta eintraf. Seine Mitarbeiter haben in Malta erklärt, diese Konferenz solle sich nicht mit der Frage deutscher Einheit befassen, denn diese liege allzu fern in der Zukunft. Rasche Schritte in diese Zukunft hätten destabilisierende Wirkung, behinderten den Wandel in Ost und die Integration in Westeuropa, belasteten die europäischen Ost-West-Beziehungen. Dennoch, der Frage deutscher Einheit können weder Bush noch Gorbatschow hier ausweichen. Nicht von ungefähr wird der amerikanische Präsident unmittelbar nach dem Gipfel den deutschen Bundeskanzler vor allen anderen informieren über den Inhalt dieser Gespräche. Regionalfragen, wie Sie sie nennen, werden die Amerikaner ansprechen, sowjetisches Verhalten in Zentralamerika, Äthiopien, Afghanistan und Kambodscha. Sicherlich auch, was tut sich auf den Philippinen. Amerika will wissen, was wird aus Perestroika. Sind die von ihr bewirkten Ergebnisse in Polen, Ungarn, der DDR, GSSR, Bulgarien unumkehrbar? Und Gorbatschow wird vielleicht fragen, wie reagiert Washington, wenn Moskau im Fall ethnisch bedingter Unruhen etwa das Kriegsrecht verhängt? Außenminister Baker hat dafür, sofern dadurch Blutvergießen verhindert und Ordnung gesichert wird, amerikanisches Verständnis signalisiert. Auch wenn es knallt, Perestroika geht weiter, könnte Gorbatschow versichern. Und Washington ist in gewissen Fällen bereit, dies zu glauben. George Bush hat dem Gipfel, noch bevor er begann, das Wort historisch beigegeben. Der Traum eines Wandels in Europa beginne Gestalt anzunehmen, der Traum, um dessen Willen vor 40 Jahren die NATO gegründet worden sei. Vom Tor zu einem neuen Jahrtausend des Friedens sprach Bush. Aufstoßen helfen können dies die Supermächte, bewirken müssen es auch die Völker Europas, die ihre Geschicke selbstständig in die Hand zu nehmen begonnen haben. Insofern trägt ein Zweiergipfel in einer Welt, die weniger bipolar wird, einen Hauch von Anachronismus. Michail Gorbatschow kam aus Italien von einem Besuch, der praktisch aus zwei Teilen bestand. Einem unproblematischen, nämlich dem in Rom mit den politischen Gesprächen und den zahlreichen unterzeichneten Abkommen, und dem im Vatikan, dem ersten Treffen zwischen einem Kremlführer und einem Papst. Eine Bilanz von Laszlo Trankovic. Es waren historische Stunden heute Vormittag im Vatikan. Erstmals traf mit Michail Gorbatschow ein Generalsekretär der KPdSU mit einem Papst zusammen. Der Besuch bei Johannes Paul II. Heute Morgen war zweifellos der Höhepunkt des dreitägigen Besuchs von Gorbatschow in Italien. 75 Minuten lang sprachen der Papst und der Parteichef unter vier Augen miteinander. An dem dunklen, schlichten Schreibtisch in der päpstlichen Privatbibliothek wurde nicht einmal ein Dolmetscher gebraucht, da der polnische Papst auch Russisch spricht. Nach dem katholisch-kommunistischen Gipfeltreffen wurden den über 1400 Journalisten aus aller Welt auch Ergebnisse präsentiert. Der Weg sei frei zu diplomatischen Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der Sowjetunion, auch wenn es möglicherweise nicht gleich einen Botschafteraustausch geben werde. Zudem versicherte Gorbatschow dem Papst seinen Willen, in der Sowjetunion die Religionsfreiheit voll zu verwirklichen. Signalisiert wurde auch die Legalisierung der unierten, nach Rom orientierten Kirche in der Ukraine. Schließlich lud Gorbatschow den Papst zu einem Besuch in die Sowjetunion ein. Aber abgesehen von diesen konkreten Ergebnissen waren für den Papst und die Kardinäle der Kurie vor allem die Tatsache der Visite wichtig. Denn der Besuch des Führers der kommunistischen Weltmacht die jahrzehntelang die Religion als Opium des Volkes beschimpfte, Kirche und Gläubige oft grausam verfolgte, dieser Besuch wurde auch interpretiert als eine deutliche Niederlage der atheistischen Ideologie. Nun sagte der Parteichef sogar, dass die Religion schon heute der Erneuerung der Sowjetunion diene. Gorbatschow suchte beim Papst nach sowjetischer Einschätzung moralische Unterstützung, die ihm sowohl im Westen als auch im Osten helfen soll. Und der Papst war gerne bereit, der Perestroika seinen Segen zu geben. Johannes Paul II. Verhehlte seine Sympathien für den Wandel in Osteuropa nicht. Zum Abschluss seines Besuchs in Italien und unmittelbar vor dem Gipfel mit US-Präsident George Bush richtete Gorbatschow auf einer Pressekonferenz in Mailand noch einmal eine Warnung nach Bonn, mit der Wiedervereinigungsplänen den Wandel in Europa nicht zu gefährden. Die Frage einer deutschen Wiedervereinigung sei nicht aktuell, betonte er. Angesichts der tiefgreifenden Veränderungen in Europa dürfe die Stabilität nicht gefährdet und die Lage nicht kompliziert werden, so sagte er. Die Geschichte dürfe nicht mit Gewalt vorangetrieben werden, so der sowjetische Staatschef, der sich aber auch für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten aussprach. Was sich am Dienstag bei der Vorstellung des 10-Punkte-Plans von Bundeskanzler Kohl als breite Übereinstimmung in der Deutschlandpolitik im Bundestag darbot, zerstob heute am letzten Tag der Haushaltsberatungen im Parteienstreit. Hauptpunkt der Differenzen, die Frage der polnischen Westgrenze. Auch der Etat für das kommende Jahr erhielt keine einheitliche Bewertung. So gut wie sicher scheint, dass er in seiner aktuellen Fassung nicht vom Bestand sein wird. Klaus Hofmeier. Wenn die Konjunktursonne lacht und die Steuerquellen munter sprudeln, dann muss sich eine Opposition besonders viel Mühe geben, um im edlen Wettstreit mit den Koalitionsparteien um die Gunst des Publikums bestehen zu können. Die SPD versuchte dies, indem sie eine gute Haushaltslage des Bundes als glänzende Fassade darstellte, hinter der sich eine schlechte Politik verbirgt. Rudi Walter, SPD. Dieser Haushalt ist ein Haushalt der Unzulänglichkeiten, der weggeschobenen Probleme und der falschen Prioritätensetzung. Theo Weigel, Bundesfinanzminister, konnte beim Anblick des glänzenden Einbandes des frisch gedruckten Haushaltsbuches der Bundesregierung Triumphgefühle nicht unterdrücken. Aus seiner Sicht hält der Inhalt, was der Einband verspricht. Weigel feierte nämlich ein Bilderbuch der Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Das Schicksalsbuch der Nation, ein Bilderbuch. Wolfgang Beng, FDP, stellte beim Durchblick fest, dass die Koalition in Sachen Konsolidierung trotz einer günstigen Zwischenbilanz noch nicht ganz kapitelfest ist. Die Stabilität unserer Währung und die Inflationsfestigkeit wäre gefährdet, wenn wir das Ziel einer weiteren Absenkung der Schulden aus dem Auge verlieren würden. Mit anderen Worten, auch eine niedrigere Neuverschuldung als erwartet kann immer noch zu hoch sein. Sparsamkeit bleibt also oberstes Gebot, besonders in Zeiten der Hochkonjunktur. Die Bundesregierung konnte bislang zusätzliche Verpflichtungen als Folge des Aussiedler- und Flüchtlingsstromes noch einigermaßen verkraften. Die Frage stellt sich, ist man gerüstet für neue Herausforderungen? Schließlich hat kein anderer als der Bundeskanzler in dieser Woche Soforthilfen für die DDR in Aussicht gestellt. Hilfen, die Geld kosten. Für die SPD ist deshalb der vom Bundestag beschlossene Haushalt schon jetzt überholt. Rudi Walter. Die Grundannahmen, auf denen der Haushalt für 1990 beruht, gelten seit Verfassung ist, den bitte ich um das Handzeichen. Von den 425 Abgeordneten stimmte keiner dagegen, nur 5 enthielten sich. Zuvor hatte die CDU-Fraktion den Antrag gestellt, Artikel 1 der Verfassung noch weiter zu ändern, dass nämlich die DDR zwar noch als sozialistischer Staat, nicht aber mehr als einer der Arbeiter und Bauern bezeichnet werden sollte. Mit nur 112 Ja-Stimmen fand dieser Antrag nicht die für eine Verfassungsänderung nötige Zweidrittelmehrheit. Im Anschluss an diese Abstimmung diskutierte die Volkskammer das neue Reisegesetz in erster Lesung und beschloss, es Mitte Januar zu verabschieden. In einer Fragestunde nach der Mittagspause kamen zahlreiche Probleme zur Sprache, die der DDR-Öffentlichkeit unter den Nägeln brennen. Zum Stand der Versorgung, zur Frage von Leistung und Lohn, zum marxistisch-leninistischen Grundlagenstudium, um nur einige zu nennen. Der Dresdner Wissenschaftler Manfred von Adenne forderte unter dem Stichwort Verwaltungsreform die Wiederherstellung der in der DDR abgeschafften Länder Mecklenburg, Thüringen, Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Heute glaube ich, dass 1958 die Abschaffung der Länder in unserer Republik auf dem Hintergrund der Machtphilosophie Teile und Herrsche erfolgt ist. Eine Verwaltungsgliederung der DDR in die traditionellen fünf Länder brächte neben den verwaltungsmäßigen Vereinfachungen den Vorteil, dass die alten, weniger reformfreudigen Staatsstrukturen automatisch aufgelöst werden. Im Laufe des Abends will die Volkskammer noch einen Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses zur Aufklärung von Amtsmissbrauch und Korruption hören und eine Art Entschuldigung für den Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in die Tschechoslowakei 1968 abgeben. Unmut über die Art und Weise der bisherigen Oberen in der DDR mit dem Volk umzugehen, wurde nicht nur in der Volkskammer laut. In Ostberlin war heute zu hören, zornige Bürger von Mecklenburg hätten an den vergangenen Wochenenden Erich Honeckers Gästehaus bei Waren belagert. Sie wollten mit eigenen Augen sehen, wie es sich die Oberen früher gut gehen ließen auf Kosten der restlichen Arbeiter und Bauern. Mehr von Hans-Jürgen Fink. Das so lange entmündigte Volk in der DDR will es jetzt endlich ganz genau wissen, wie die allmächtigen Herrscher von einst tatsächlich lebten. Nach Harry Tisch, dem früheren Gewerkschaftschef, und dem ehemaligen Ministerpräsidenten Willi Stoph und anderen kleineren Größen des Ancien Regime ist nun der Mann selbst an der Reihe, der dieses Regime repräsentierte. Erich Honecker, Staats- und Parteichef AD. Seine Jagdleidenschaft war allen bekannt. Kein Wunder, dass er ein passendes Revier für sich suchte, um dieser Leidenschaft zu frönen, und dass er es ohne große Mühe auch fand. In der Nossentiner Heide, 11.500 Hektar groß, im Bezirk Neubrandenburg. Wo einst nur eine Jagdhütte im Blockhausstil stand, ließ sich Honecker vor 5 Jahren, als er noch der unumschränkte Herrscher in der sozialistischen Deutschen Republik war, ein Gästehaus bauen. Von gediegener Luxuriosität und Noblesse, wie die Journalistenkollegen von der DDR-Nachrichtenagentur ADN formulieren. Sie haben sich von der Bevölkerung in der Umgebung alarmiert, auf dem Anwesen dort heute umgesehen. Im schilfgedeckten Wohnhaus im Bauernhausstil mit 5 Apartments in 2 Etagen. Sie sahen dort holzverkleidete Wände. Sie fanden Armaturen und Sanitärkeramik importiert aus dem Westen. Eine Fußbodenheizung im Erdgeschoss, so heißt es fast wie in einem Werbeprospekt, schafft eine wohlige Atmosphäre. Weder Schwimmbad, 12x10 Meter groß, noch Sauna fehlen. Von der großen Terrasse aus Kunstmarmor schweift der Blick weit über den Altschweriner See, der für die Bevölkerung dort gesperrt war. Honeckers Staatssicherheitsminister Erich Mielke soll den Bau des Millionenobjektes veranlasst haben. Wer dies genehmigte und finanzierte, liegt noch im Dunkeln. Eine Inventarliste soll im prominenten Ghetto Wandlitz vorhanden sein, aber längst nicht mehr alles, was das Leben angenehm machte, ist im Gästehaus noch vorhanden. Vor 2 Wochen schon, so gestanden die Betreuer und Bewacher des Hauses, seien 2 Lastwagen mit einem Anhänger und mit einem weiteren Fahrzeug gekommen. Sie hätten einen Farbfernseher, eine Stereoanlage, alles aus westlicher Produktion, versteht sich, sowie Telefonanlagen abtransportiert. Jetzt aber ist das Luxushäuschen versperrt und versiegelt und steht erst einmal leer. So wie das zumeist auch in der Vergangenheit war. Nur 2-mal nämlich war Erich Honecker dort, um seinen Urlaub zu verleben. Sonst stand der ganze Komplex ungenutzt da. Die Hirsche und Rehe, die Honecker so gerne jagte, werden darüber nicht unglücklich gewesen sein. Sie wurden gehegt und gepflegt, mit importiertem Mais gefüttert und damit schön präpariert und gepäppelt für den obersten Jäger der Republik. Nach dem großen Halali musste das Ergebnis protokollarisch stimmen. Was immer Honecker schoss, wer politisch den Ton angab, dem gebührte denn auch der kapitalste Hirsch. Nun ist es vorbei mit dieser sozialistischen Pracht und Herrlichkeit. Staatsanwaltschaft und Finanzprüfer nehmen sich des Falles Honecker an. Das neue Forum und der Ratsvorsitzende des Kreises Waren, wo sich das Gästehaus und das Jagdgelände befinden, haben Anzeige erstattet und einen Strafantrag gestellt wegen Untreue zum Nachteil sozialistischen Eigentums in einem besonders schweren Fall. Ja, da könnte einer ein Lied darüber singen, ein garstig Lied wäre das. Und wer könnte ein solches besser anstimmen als Wolf Biermann, der Liedermacher, den die Oberen 1976 einfach ausgebürgert hatten aus der DDR. Heute ist er sozusagen wieder heimgekehrt, ganz offiziell. Er darf wieder singen und sagen, was er so denkt. Robert Bark berichtet. Ein Vierteljahrhundert hatte er Auftrittsverbot. 1976 wurde er sogar aus der DDR ausgebürgert. Nun darf der Liedermacher Wolf Biermann wieder in der DDR singen. Ort dieser Premiere, heute Abend 18.30 Uhr in der Leipziger Messehalle 2. Biermann dazu, als er die Grenze nach Ostberlin problemlos passiert hatte. Ich bin sehr glücklich, dass ich, wenn ich denn schon zum ersten Mal hier singen darf, dass es dann in Leipzig sein kann. Denn ich weiß sehr genau und werde es nie im Leben vergessen, wem ich es wirklich verdanke, dass ich hier heute stehe und dass ich heute hier singen darf. Triumph aber, setzte Biermann hinzu, könne er heute nicht empfinden. Die Ereignisse der Vergangenheit hätten leider einen viel zu hohen Preis gefordert. Stürmisches Wetter hat den Gipfelplanern der USA und der Sowjetunion einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dennoch kam es vor Malta zu einem ersten längeren Gespräch zwischen Präsident Bush und Staats- und Parteichef Gorbatschow. Ergebnisse gibt es noch nicht, es liegen aber eine ganze Reihe von Vorschlägen auf dem Tisch. Bush regte für das kommende Jahr mehrere Gipfeltreffen an. Eins im Juni in Washington, um das geplante Abkommen über die Halbierung der strategischen Atomwaffen zu unterzeichnen. Bei einem anderen Treffen in Wien zusammen mit den Verbündeten sollte dann die Verringerung der konventionellen Rüstung beschlossen werden. Außerdem versucht Bush, Gorbatschow für eine gemeinsame Initiative zu gewinnen mit dem Ziel, dass im Jahre 2004 die Olympischen Spiele in Berlin stattfinden. Wegen des gewaltigen Sturms in der Bucht von Malta waren die Nachmittagssitzung und das gemeinsame Abendessen vom Winde verweht worden. Präsident George Bush wollte diesen Weg von seinem Kreuzer Belknap zum Passagierdampfer Maxim Gorki nicht noch einmal riskieren. Michail Gorbatschow hatte schon am Morgen den Konferenzort vom sowjetischen Kreuzer Slava auf die sturmsichere Gorki verlegt. Auf dem schaukelnden Dampfer wurden in sehr gelöster Stimmung über ganz schwierige Themen geredet. Der kleine Kreis, die Präsidenten und die Außenminister und die Sicherheitsberater sprachen ganz offen ihre Vorstellungen von einer Welt im Wandel an. Dann wurde unter vier Augen über Abrüstung geredet. Die Sowjetunion hatte passend zur Umgebung Vorschläge zur Reduzierung der Seestreitkräfte im Koffer, Amerika neue Ideen zur Beschleunigung des Abbaus der konventionellen Truppen. Sogar ein Datum für einen ersten Rückzug von Soldaten aus der DDR und der Bundesrepublik könnte genannt werden. So gestrahlt wie in Malta, sagen sowjetische Kollegen, hat Gorbatschow in Moskau schon seit Monaten nicht mehr. Während ihn zu Hause täglich mehr Probleme drücken, hat er gegenüber George Bush und der Weltöffentlichkeit eine Offensive des Lächelns gestartet. Bitte schön, mit Vergnügen sei man bereit, über alle Probleme zu reden. Er selbst wolle den Anfang machen und ganz offen über seine Perestroika und die Schwierigkeiten, die er damit hat, sprechen. Am Nachmittag dann war die zweite Runde auf der Maxim Gorki vorgesehen. Doch die erwartungsvollen Journalisten, die sich auf eine neue Runde mit dem strahlenden Gorbatschow freuten, erlebten einen frustrierenden Nachmittag. Mehr als vier Stunden warteten sie vergeblich auf Gorbi, der sich ohne Bush, den Wind und Wetter fernhielten, nicht zeigen wollte. Am Vorabend einer Krisensitzung des SED-Zentralkomitees wurde in der DDR der Ruf nach einer Ablösung von Parteichef Krenz lauter. Bei einer Demonstration von mehreren tausend SED-Mitgliedern für eine Erneuerung der Partei ist Parteichef Krenz in Ostberlin ausgepfiffen worden. Resigniert verließ er nach nur wenigen Minuten die Veranstaltung, ohne dass er vorher zur Menge sprechen konnte. DDR-Kulturminister Keller befürwortete am Abend während einer Podiumsdiskussion in Ostberlin die Ablösung von Krenz. Eine neue Politik, so sagte er, brauche auch neue Männer. Der Deutschlandplan von Bundeskanzler Kohl gerät zunehmend in den Meinungsstreit. Ein kleiner Parteitag der Freien Demokraten lehnte es in Celle einstimmig ab, den 10-Punkte-Plan ausdrücklich zu unterstützen, weil eine klare Aussage zur polnischen Westgrenze fehlt. Vom FDP-Vorsitzenden Lambsdorff musste sich die Union vorhalten lassen, mit immer neuen Grenzdiskussionen das Vertrauen der Nachbarländer zu zerstören. Eine große diplomatische Fehlleistung nannte in Bonn der stellvertretende SPD-Vorsitzende Lafontaine den Vorstoß des Kanzlers. Er sei kein Schritt auf dem Weg zur Einheit, sondern eher geeignet, Misstrauen in der DDR, den europäischen Staaten, den USA und der Sowjetunion hervorzurufen. Deutschland und die Welt. Redakteur am Mikrofon Gerhard Fleischle. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wieder steht die Entwicklung in der DDR ganz vorne in unserer Sendung. Berichte gelten dem Rücktritt der SED-Führung und der landesweiten Menschenkette, die Zeichen der Entschlossenheit zu demokratischer Erneuerung setzen soll. In unserer Kolumne wird die Frage nach der Zukunft der SED gestellt. Aber wir schauen heute auch auf Prag, wo die neue Bundesregierung vorgestellt wurde. Wir berichten vom Gipfeltreffen vor Malta, seinem Abschluss, und über ein tragisches Unglück bei Brüssel. Doch jetzt gleich nach Berlin, wo im Vorfeld der Sitzung des ZK der SED heute zunächst die Nachricht von der Verhaftung früherer Politbüromitglieder und der Fahndung nach dem Devisenbeschaffer der DDR, Staatssekretär Schalk Golodkowski, überraschte. Dann allerdings kam die Nachricht des Tages. Der geschlossene Rücktritt der SED-Führung, der Ausschluss praktisch auch der gesamten früheren Führung der DDR aus der Partei. Aus Berlin, Lutz Krieger. Die SED ist in ihrer schwersten Krise seit Bestehen. Die noch Staatspartei der DDR entledigte sich heute ihrer Führungsgremien und übertrug einem Arbeitsausschuss die Leitung der Partei, vor allen Dingen aber die organisatorischen Vorbereitungen des außerordentlichen Parteitages Mitte Dezember. Mit dem Rücktritt von Politbüro und Zentralkomitee scheint auch der bisherige Generalsekretär Egon Krenz mit seinen Absichten gescheitert, durch Austausch von inzwischen missliebigen Spitzengenossen die Partei in den Griff zu bekommen. Der Rücktritt der Spitzengremien war bereits in den letzten zwei Tagen von der Parteibasis im Lande gefordert worden. Krenz, der sich in Bezirkskonferenzen bemühte, das Chaos in der SED aufzuhalten, musste gestern Nachmittag eine Reise abbrechen und erlebte am Abend vor dem Zentralkomitee der SED in Ost-Berlin die aufbegehrende Parteibasis von Berlin. Krenz wurde ausgepfiffen und niedergebuht. Für heute Nachmittag hatte die Berliner Grundorganisation erneut zu einer Demonstration vor dem Zentralkomitee der SED aufgerufen. Diesem Aufbegehren von unten kam die Parteispitze zuvor. Der Rücktritt von Zentralkomitee und Politbüro verschaffte erst einmal eine Atempause. Begründet wurde der Kollektivrücktritt der Spitzenfunktionäre von Günter Schabowski, dem Berliner SED-Chef, mit der weiteren Gefährdung der Existenz der Partei. Das Politbüro unter Egon Krenz habe damit die Kritik von großen Teilen der Mitgliedschaft akzeptiert. Der Sender Stimme der DDR schob um 16 Uhr eine Sonderberichterstattung ins Programm mit der Ankündigung der aktuellen politischen Ereignisse, wobei mit schonungsloser Schärfe über die Handlungsweise der aus der Partei Ausgestoßenen informiert wurde. Das Politbüro und das Zentralkomitee der SED sind am Nachmittag geschlossen zurückgetreten. Damit soll einer weiteren Gefährdung der Existenz der Partei entgegengewirkt werden, wurde vor Journalisten im Hause des ZK mitgeteilt. Als ausdrücklich berechtigt anerkennt die SED-Spitze die scharfe Kritik der Basis, die sich empört über die Inkonsequenz und die Halbherzigkeit bei der Aufdeckung des ganzen Ausmaßes der kriminellen Machenschaften der ehemaligen Führung äußert. Honecker, Stoff, Sindermann, Hans Albrecht, Krolikowski, Kleiber, Milke, Gerhard Müller, Schalk-Golodkowski, Tisch, Ziegenhahn und Dieter Müller wurden aus der SED ausgeschlossen. Das bisherige ZK kündigte an, Rechenschaft über die Ursachen der Krise in Partei und Gesellschaft abzulegen. Dazu soll eine Kommission gebildet werden. Zur Stunde konstituiert sich ein Arbeitsausschuss, der die SED bis zum Sonderparteitag leitet. Ihnen sollen Parteimitglieder angehören, die besonders aktiv für die Erneuerung eintreten. Die Zusammensetzung soll gegen 17 Uhr bekannt gegeben werden. Die Nachricht über diese Beschlüsse wurde von etwa 10.000 Demonstranten vor dem ZK-Gebäude mit Zustimmung aufgenommen. Sie hatten am Nachmittag verlangt, Schluss mit den Halbherzigkeiten und keinen Schritt mehr gemeinsam mit Verbrechern. Noch ist die Zusammensetzung des Ausschusses nicht bekannt, aber bereits in den Stunden zuvor war die Verhaftung von Harry Tisch, Günter Mittag und Günter Müller bekannt geworden. Und dann in den frühen Mittagsstunden die Flucht und Fahndung nach dem bisherigen Staatssekretär für den Bereich der kommerziellen Koordinierung, Alexander Schalk-Golodkowski. Der 1932 geborene DDR-Wirtschaftsexperte hatte noch wenige Stunden zuvor Regierungsverhandlungen in der Bundesrepublik Deutschland geführt. Nach Informationen aus der SED sind die Spannungen so stark, dass mit einer Neugründung der Partei oder einer Spaltung gerechnet werden kann. Wenn die Unruhe in den Bezirksorganisationen und die Austritte aus der Partei inzwischen mehr als 300.000 nicht aufhören. Unterdessen hat in Bonn sich der Sprecher der Bundesregierung, Dieter Vogel, mit einer ersten Bewertung der Ereignisse in Ost-Berlin zu Wort gemeldet. Hier seine Erklärung. Der kollektive Rücktritt von Zentralkomitee und Politbüro der SED ist der bisher wohl eklatanteste Beweis für die Existenzkrise der Sozialistischen Einheitspartei, für den politischen Niedergang, für ihre Vertrauensverluste in der DDR. Das Zentralkomitee der SED hat daraus seine Konsequenzen gezogen, aber erzwungen worden ist dieser Personalwechsel von den Menschen in der DDR, wiederum von den Menschen in der DDR, die keinen politischen Neuanfang wollen, an dem engste Mitarbeiter Honeckers führend beteiligt sein sollen. Täglich neue Enthüllungen über Unregelmäßigkeiten und persönliche Bereicherungen des alten Führungspersonals haben nicht nur zu Festnahmen und Verhaftungen einstiger Spitzenfunktionäre geführt, sie haben auch diesen Rücktritt der führenden Gremien der SED notwendig gemacht. Die Politik der Bundesregierung gegenüber der DDR, ihre erklärte Bereitschaft zur Unterstützung und Zusammenarbeit, wird durch den neuen, abermaligen Wechsel an der SED-Spitze nicht verändert. Die Bundesregierung will den Menschen in der DDR helfen. Sie will das Selbstbestimmungsrecht für alle Deutschen und sie hält an dieser Politik unbeirrt fest. Aus dem Kreis der Parteien in Bonn sagte uns Friedrich Bohl, erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dieses. Ich sehe in dem Rücktritt und dem Abberufen des Zentralkomitees und des Politbüros das äußere Zeichen des totalen Scheiterns und des Zusammenbrechens der bisherigen sozialistisch-kommunistischen Ordnung in der DDR. Es zeigt sich, dass es über Jahre ein reiner Augierstall gewesen ist von Korruption und Protektion. Und es ist gut, dass hier ausgeräumt wird. Die SED hat jeden Kredit verspielt, jedes Ansehen in der Bevölkerung. Und ein wahrer Neuanfang in der DDR kann im Grunde genommen nur ohne die SED vor sich gehen. Und ich glaube, es ist auch deshalb richtig, dass wir als Koalition bisher die Frage der wirtschaftlichen Hilfe so behandelt haben, wie wir es getan haben. Wir werden ja seit Wochen von der SPD und der Opposition bedrängt, schon jetzt Geld und sonstige Hilfe zu geben. Ich glaube, es ist richtig, dass man darauf wartet, dass die Veränderungen in der DDR ein Maß annehmen, dass sie nicht mehr rückkehrbar sind und dass die Hilfen nicht für eine Stabilisierung des jetzigen im Zusammenbrechen befindlichen Systems gegeben werden. So viel erst einmal aus Bonn. Mit einer Menschenkette quer durch das Land haben heute viele 10.000 Menschen in der DDR ihren Willen zur gesellschaftlichen Erneuerung bekundet. Die Kette verlief von Sassnitz auf der Insel Rügen bis Zittau an der Grenze zur Tschechoslowakei und von Schwedt an der Oder bis Hirschberg an der Grenze zu Bayern. Unter Beteiligung unzähliger Bürger, wie ADN berichtete, ohne dass die Reihe freilich durchgängig hätte geschlossen werden können. Eindrücke von der Demonstration aus Ost-Berlin von Robert Bark. Kalt war es und der Himmel war neblig trübe an diesem Sonntagmittag in Ost-Berlin. Und doch, Punkt 12 Uhr haben sich die Menschen zu einer langen Kette zusammengefunden. Ihr Anfang ist nicht zu erkennen, das Ende ebenso wenig. Die Menschen in der Dimitrovstraße, sie halten sich an den Händen, sie wirken sicher und entschlossen. Die Ostberlinerinnen und Ostberliner, sie sind im Aufruf der Aktion Sühnezeichen und verschiedener Reformgruppen gefolgt. Weshalb stehen Sie hier, frage ich erstmal ein junges Mädchen. Weil ich finde, dass es ein wunderschönes Symbol ist, um überhaupt den Willen auszudrücken aller Menschen gemeinsam, dass sie für ein Ziel dastehen und ihren Willen ausdrücken können. Und ich glaube, dass das jetzt sehr wichtig ist, bevor einiges, was jetzt begonnen worden ist, wieder irgendwie in alte Bahnen zurückfällt oder dass wir gerade jetzt wirklich uns auch gegenseitig Mut machen müssen. Es ist nochmal ein deutliches Zeichen, dass die DDR-Bevölkerung ihren eigenen Weg, aber wirklich ihren eigenen Weg, auch unabhängig von der SED machen kann. Dass wir also, sag mal, auch einen Herrn Kohl in seinen Grenzen verweisen. Wir wollen versuchen, doch unsere eigenen Wege, wollen uns nicht einfach aufkaufen lassen. Ich sehe da ein interessantes Plakat bei Ihnen. Ich will mein Gesicht behalten. Ein anderes steht mir nicht, Herr Kohl. Was ist darunter zu verstehen? Ich möchte nicht einfach umarmt werden und an die Bundesrepublik angeschlossen werden, weil ich Angst habe vor den Folgen für mich, für meine Freunde und überhaupt für unser Land. Wieso stehen Sie hier mit Kerzen? Wir stehen hier mit Kerzen aus folgendem Grund, damit unsere Regierung langsam mal ein Licht aufgeht und dass sie das mit dem Wahlbetrug nun abändern und dass wir endlich mal freie Wahlen hier bei uns haben in diesem Land. Der größte Erfolg könnte sein, dass die gesamte Bevölkerung der DDR weiß, dass sie alle Mann an einen Strang ziehen. Ich denke mir, dass sie sich jetzt wirklich ganz schnell was einfallen lassen müssen, von ganz oben, dass also erstmal wirklich die Spitze weg muss, weil das sind die Leute, die, wie gesagt, über China gelacht haben damals. Und tja, weiß ich nicht, bleibt einem dann nur noch das Weggehen. Sie tragen hier ein kleines Plakat. Der Weg der Erneuerung weiter als bis zum Kudamm. Was ist darunter zu verstehen? Da ist darunter zu verstehen, dass es eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem ist, was wir wollten. Und vielleicht sogar ein Schritt, der hätte viel später sein können. Und ich finde, dass die Menschen, die jetzt alle ganz begeistert die offenen Grenzen wahrnehmen, auch zurückkommen sollten auf die Straße hier in der DDR, weil es noch so viel zu tun gibt und weil unsere Demokratisierung noch ganz, ganz in den Kinderschuhen steckt. Würde Sie es eigentlich stören, wenn sich in diese Menschenkette auch Bundesbürger einreihen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe vorhin schon welche aufgefordert mitzumachen, ein paar Jugendliche, die dort vorne standen. Weil ich glaube, dass ja eigentlich diese Menschenkette, ich hatte es eigentlich beabsichtigt und vor, dass sie auch durch West-Berlin gehen sollte, denn die F2 und auch die F96 laufen durch West-Berlin. Und ich dachte schon, dass es eine Bekundung der Einheitlichkeit unserer Gedanken zu diesem Thema wäre. Das wäre also nicht eine andere Form der geistigen Wiedervereinigung für Sie? Nein, überhaupt nicht. Ich denke einfach, dass die Menschen in der Bundesrepublik vielleicht auch in der Richtung denken lernen müssen. Eine Art geistige Übereinstimmung in dieser Form, dass sie unsere Form der Demokratisierung verstehen lernen. Stimmen aus Ost-Berlin. Wir ziehen heute unsere Kolumne vor, die üblicherweise das Ende der Sendung ausmacht. Sie steht im direkten Zusammenhang mit den vorangegangenen Berichten, dem Druck nämlich auf Erneuerung auch in der SED. Hören Sie Klaus Bölling. Von einer adventlichen Stimmung wird man dort wenig spüren. In dieser Stunde noch sind die Mitglieder des Zentralkomitees in Ost-Berlin zu einer sogenannten Krisensitzung versammelt, um den Parteitag der SED in knapp 2 Wochen vorzubereiten. Die Angst geht um in den Reihen dieser Partei, deren Existenz seit ihrer Gründung 1946 auf der gigantischen Lüge fußt, dass sie mit 99% aller Bürger im Rücken den ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden hingestellt habe. Das sind Ängste um das Überleben dieser Partei, die bereits mehr als 10% ihrer Mitglieder eingebüßt hat, überwiegend Arbeiter, wie ein ZK-Funktionär berichtet hat. Und das sind höchst individuelle Ängste. Von der Angst geplagt sind, ganz zu Recht übrigens, jene Parteimitglieder, die über lange Jahre in einem die ganze DDR wie ein Spinnennetz überziehenden Sicherheitsapparat die Menschen schikaniert und drangsaliert haben, die Antreiber in den Betrieben, die 150-prozentigen Akademiker, die begabte und immer noch selbstständig denkende Kollegen denunziert haben und die vielen kleinen Streber und Karrieristen, die das Parteibuch mit einem Befähigungsnachweis verwechselten. Ängste gibt es aber auch unter denen, die in diese Partei gegangen sind, weil sie unter schwierigsten Bedingungen etwas Gutes bewirken wollten und denen es manchmal auch gelungen ist, gegen den Widerstand bornierter Funktionäre für die Menschen etwas durchzusetzen, mag es auch noch so wenig gewesen sein. Vor wenigen Tagen besuchte mich ein junger Medizinprofessor, Mitglied dieser schuldbeladenen Partei, ein Mann, der sich seit dem Umbruch wiederholt als einer jener Reformkommunisten auch öffentlich dargestellt hat, die in der tiefen Krise ihrer Partei auch eine Chance sehen, die letzte allerdings. In einem vielstündigen Gespräch, bei dem ich fast nur Zuhörer gewesen bin, versuchte er mich davon zu überzeugen, dass es außer verstockten Stalinisten und smarten Wendehälsen noch genug ehrliche Leute in der SED gibt, Männer und Frauen, die als Wissenschaftler oder als Leiter staatlicher Unternehmen oder als einfache Arbeiter nicht erst seit dem Sturz von Honecker, Mittag und Mielke Mut zum Widerspruch gezeigt hätten. Das seien Menschen, sagte er, die sich in ihrem Kreis Vertrauen verdient hätten und die man jetzt nicht pauschal diffamieren solle. Da ich einige solcher SED-Leute in den vergangenen Jahren, zugegeben nicht viele, selber kennengelernt habe, war ich meinem Besucher zu glauben geneigt. Warum ich von dieser Begegnung überhaupt berichte? Deshalb, weil bei uns in der Bundesrepublik einige Leute, wenn auch nur zwischen den Zeilen, zu verstehen geben, dass eine glaubhafte Reform der DDR ohne eine Art neuer Entnazifizierung wohl gar nicht möglich sei. Sie berufen sich dabei auf die vielen DDR-Deutschen, die jetzt nach einer Bestrafung der für Korruption und Machtmissbrauch verantwortlichen Kommunisten rufen. Und genau das habe ich meinem Gast aus Ost-Berlin zu bedenken gegeben, nämlich, dass seine Partei und jene ihrer Mitglieder, für die er spreche, nur dann eine Chance haben, bei den Menschen Vertrauen zu gewinnen, wenn sie eine glasklare Trennungslinie zu ziehen vermögen zwischen stalinistischen Unrechtstätern und den anderen, die Schlimmeres haben verhüten helfen. Unsere westdeutsche Entnazifizierung bald nach dem Krieg ist jedenfalls das schlechteste Beispiel für eine Reinigung, wie sie von moralisch integer gebliebenen SED-Leuten jetzt angestrebt wird. Die war von Globke bis herunter zu den kleinen Gestapo-Schergen oft nur eine Farce. Eine Hexenjagd auf alle SED-Mitglieder müsste zu einem schrecklichen geistigen Bürgerkrieg führen. Auch das von Stalin so schrecklich diskreditierte Wort von der Säuberung passt nicht zu dem, was nun gefördert ist. Die SED muss sich durch die nicht korrumpierten Frauen und Männer in den eigenen Reihen ehrlich zu machen versuchen. Das war die Kolumne von Klaus Bölling. Wir werden auf die Ereignisse in der DDR heute Abend nicht nur im Kommentar um 19.05 Uhr, sondern auch in einer Sendung um 22.05 Uhr ausführlich zurückkommen. Jetzt machen wir weiter mit Informationen, zunächst aus Prag, wo heute eine weitere Entscheidung, eine Weichenstellung hin zu Reform und Demokratie erfolgte. Die Tschechoslowakei hat eine rund erneuerte Bundesregierung. Jens Peter Paul, wie sieht sie aus? Ja, so die ganz große Runderneuerung ist es leider nicht, muss ich sagen. Zwar sind tatsächlich 10 von 21 Kabinettsposten neu besetzt worden, aber ich denke, die Bezeichnung Große Koalition der Verständigung, das sollte es ja werden, das verdient diese Regierungsmannschaft nicht, die Bohumil Urban, der stellvertretende Ministerpräsident, vor 2 Stunden der Presse vorgestellt hat. Denn nach wie vor verfügt die Kommunistische Partei im Kabinett über eine solide Dreiviertelmehrheit. Lediglich 5 Minister gehören anderen Parteien an, also den Sozialisten oder der Volkspartei, beziehungsweise sie sind parteilos. Und damit bleiben die sensiblen Bereiche in der Hand der Kommunisten. Neuer Verteidigungsminister wurde etwa General Miroslav Vacek, zuletzt bereits Staatschef der Armee, er ist 54 Jahre alt. Das Innenministerium ging an den Ingenieur Františka Pinč, zuletzt Direktor eines Elektrizitätswerkes. Beide, wie gesagt, KP-Mitglieder. Und damit wurde selbst die einzige Bedingung, die das Oppositionelle Bürgerforum für diese Regierungsbildung gestellt hatte, nicht erfüllt. Denn das Bürgerforum hatte ja Zivilisten in den sicherheitsrelevanten Positionen verlangt und außerdem, dass maximal einer von beiden der KP angehört. Was verspricht sich denn der Ministerpräsident demnach von einer nur halbherzigen Kabinettsumbildung? Also der stellvertretende Ministerpräsident und auch Adamec selbst, die versuchten die Vorzüge der neuen Regierungsmannschaft groß herauszustellen. Das Durchschnittsalter zum Beispiel sei unter 50 Jahre gesenkt worden. Das, so Adamec, wird dazu führen, dass sein neues Team die Zeitströmungen ein bisschen schneller begreift als das alte. Außerdem verfüge man jetzt über einen hohen Anteil von Fachleuten in der Regierung. Das ist zweifellos richtig. Ingenieure zum Beispiel haben plötzlich einen ganz hohen Anteil. Adamec sagt, damit werde die Parteibuchwirtschaft zurückdrängen. Außerdem hat man erstmals seit langer Zeit auch wieder eine Frau im Kabinett, allerdings an einer nicht sehr prominenten Stelle. Ganz kurz noch, Jens-Peter Paul, hat denn das Bürgerforum schon reagiert nach dieser Kabinettsvorstellung? Heute Abend um 20 Uhr sollen Erklärungen des Bürgerforums live im tschechischen Fernsehen verlesen werden, aber man kann sich jetzt schon vorstellen, dass die Kritik außerordentlich negativ ausfallen wird. Einmal, wie gesagt, weil selbst lapidare Bedingungen nicht erfüllt worden sind und zum anderen, weil halt die Koalition, die große, keine Koalition ist. Man hat für morgen 16 Uhr, und das ist das Signal dafür, dass der Machtkampf hier im Land von vorne losgehen wird, für morgen 16 Uhr nach einer einwöchigen Demonstrationspause zu einer neuen Protestkundgebung auf den Wenzelsplatz aufgerufen. Ja, vielen Dank nach Prag. Unsere nächste Station ist Malta. Die von stürmischer See erzwungenen Programmkürzungen des Gipfeltreffens förderten offenbar die Konzentration auf das Wesentliche. Das Treffen ist mit offenbar für beide Seiten auch höchst befriedigenden Ergebnissen zu Ende gegangen. Joachim Lenz, direkt aus Valletta. Ungewöhnlich wie fast alles an diesem Gipfeltreffen war auch sein Abschluss. George Bush und Mikhail Gorbatschow an einem Tisch zur Abgabe formaler Dankesworte begannen spontan die erste gemeinsame Pressekonferenz in der Geschichte der Supermächte. Der in Maltas Hafen verlegte Salzwassergipfel wurde von beiden als Erfolg beschrieben. Auch wenn Differenzen offenbar blieben, etwa in der Frage von Rüstungskontrolle bei Seestreitkräften, die Moskau anstrebt, von der aber Washington aufgrund seiner globalen Verpflichtungen noch wenig hält. Von der Schwelle zu einer neuen Ära in der Supermächtebeziehung sprachen Bush wie Gorbatschow und gebrauchten Begriffe wie Stetigkeit und Stabilität. Bush sprach von der Überwindung der Teilung und der militärischen Konfrontation in Europa und von der gemeinsamen Gestaltung einer besseren Zukunft, in der die Sowjetunion auch als Wirtschaftspartner willkommen sei. Gorbatschow bezeichnete das Treffen als Grundsteinlegung für erweiterte vertrauensvolle Zusammenarbeit der Supermächte, die die Verantwortung hätten, den Herausforderungen der Welt gerecht zu werden. Die Zeit des Kalten Krieges ist vorbei, erklären Bush und Gorbatschow. Im Juni 1990 wird Gorbatschow zum ersten offiziellen Gipfel nach Washington reisen. Bis dahin wollen die USA der Sowjetunion den Zugang zum Welthandelsabkommen GATT im Beobachterstatus ermöglichen. Amerikanische Strafzölle auf sowjetische Waren werden fallen gelassen. Handelsabkommen und bilaterale Investitionsschutzabkommen sollen umgehend in Angriff genommen werden. In Sicherheitsfragen wollen beide Seiten bis zum Juni-Gipfel ein START-Abkommen zur 50-prozentigen Reduzierung strategischer Rüstung unterschriftsreif machen. Die Außenminister Baker und Shevardnadze sollen im Januar in der Sowjetunion noch drei Problemfelder klären. Die Frage der seegestützten Marschflugkörper, der fertig montierten, aber noch nicht stationierten Raketen und den Streit um die Verschlüsselung telemetrischer Daten. Washington bietet an, seine binäre Chemiewaffenproduktion einzustellen, wenn Moskau sich der Bush-C-Waffeninitiative vor der UNO anschließt. Beide Seiten wollen sich an der Lösung von Umweltproblemen beteiligen. Eine Konferenz zum Treibhauseffekt ist ins Auge gefasst. Zur Helsinki-Konferenz und zur deutschen Frage meinte Bush, die Helsinki-Schlussakte habe ein Konzept der festen Grenzen etabliert. Es gelte, nichts Unrealistisches anzustreben, was hinter Helsinki zurückführe oder ein Land in militärischen Konflikt führen könne. Nichts dürfe von außen diktiert werden, in jedem Land bestimme das Volk selbst. Wir tanzen nicht auf der Mauer vor Stolz, sagte Bush, aber stolz sind wir über die Ereignisse in Berlin. Gorbatschow berief sich ebenso auf Helsinki. Das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs habe dort realen Niederschlag gefunden. Es gebe zwei deutsche souveräne Staaten, beide Mitglieder von UNO und KSZE, sowie verschiedener Bündnisse. Er habe ausführlich mit Bush über das Thema gesprochen. Soweit in Gesamteuropa Veränderungen geschehen, möge sich auch zwischen den deutschen Staaten etwas verändern. Niemand wolle ein Scheitern des Prozesses der Annäherung, allerdings jede künstliche Beschleunigung gefährde den Prozess. Das Treffen von Malta, so bescheiden als Kennenlerngipfel anvisiert, stellt sich als Arbeitsgipfel heraus. Auch absurde Szenen, als die beiden mächtigsten Männer der Welt stundenlang zueinander nicht kommen konnten, weil 300 Meter wallende Wellen ein unüberwindliches Hindernis bildeten, konnten daran nichts ändern. Die künftige Vernetzung der Sowjetunion in das weltweite Geflecht von politischen und wirtschaftlichen Beziehungen wird von Washington unterstützt. Eine gemeinsame Abschlusserklärung zum Gipfel war zum Zeitpunkt der Bush-Gorbatschow-Pressekonferenz noch nicht. In Europa sollten mit politischen Mitteln gelöst werden. Und zur deutschen Frage sagte Gorbatschow, die Veränderungen der beiden deutschen Staaten dürften nicht künstlich beschleunigt werden. Mehr von diesem letzten Tag ihrer Begegnung im stürmischen Mittelmeer später in dieser Sendung. Zunächst nach Ost-Berlin. Dort sind das Zentralkomitee und das Politbüro der SED zurückgetreten. Und damit auch Egon Krenz. Er bleibt aber Vorsitzender des Staatsrats. In einer Krisensitzung unter dem Eindruck weiterer Demonstrationen wurden frühere prominente Parteipolitiker aus der SED ausgestoßen. So der ehemalige Staats- und Parteichef Honecker, Ex-Ministerpräsident Stoff, Ex-Volkskammerpräsident Sindermann und der ehemalige Staatssicherheitschef Mielke. Schon vorher war gemeldet worden, dass die einst mächtigen Politbüromitglieder Mittag und Tisch verhaftet worden seien. Und seit Stunden fahndet die Staatsanwaltschaft nach dem obersten Devisenbeschaffer der DDR-Staatssekretär Schalk Golodkowski. Gestern war er noch in Bonn, seit Mitternacht ist er verschwunden. Die dramatischen Ereignisse in der DDR überschlagen sich. Um 15 Uhr versammelten sich auf dem Platz vor dem ZK-Gebäude einige tausend Menschen und forderten erneut den Rücktritt der gesamten Parteiführung. Zorn und ohnmächtige Wut drückten sich in den meisten Reden aus. Als Vertreter der alten Garde verkündete dann Günter Schabowski den Rücktritt von Krenz und dem ganzen Politbüro. Hans Albrecht, Erich Honecker, Werner Krolikowski, Günter Kreiber, Erich Mielke, Gerhard Müller, Alexander Schalk-Golodkowski, Horst Sindermann, Willi Stoff, Harry Tisch, Herbert Ziegenhahn und Dieter Müller werden aus dem Zentralkomitee ausgeschlossen. Aufgrund der Schwere ihrer Verstöße, gegen das Statut der SED und in Anbetracht zahlreicher Forderungen und Anträge von Kreisdelegiertenkonferenzen werden sie zugleich aus der SED ausgeschlossen. Welch bitteres Ende für Erich Honecker. Ich will mal fragen, was Sie zu den dramatischen Ereignissen dieses Tages sagen. Ja, es hat mich nicht überrascht, muss ich sagen, aber... Aber es ist doch sehr schnell gekommen alles. Ja, es überschlägt sich unheimlich und das ist so, dass es irgendwie Tränen in die Augen treibt. Aber ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir jetzt nicht die Emotionen überschwappen lassen und dass wir uns sehr klar überlegen müssen, was wir jetzt tun. Über 40 Jahre SED und über 40 Tage Egon Krenz, das Ende einer Epoche. Während sich das Land unter zum Teil schmerzhaften Bewegungen von der Diktatur zur Demokratie entwickelt, versinkt die Arbeiter- und Bauernpartei im Chaos, im Streit und in radikalen Reformbemühungen. Die Kommunisten sind in ihrer Geschichte nie Demokraten gewesen. Immer eine radikale und zentralistische Kampfpartei. Sie sollten den Aufbau einer neuen DDR anderen überlassen, denn sie werden jetzt viel Zeit brauchen, bis sie wieder mitreden können. Gegen halb sechs trat Gregor Gysi als Vertreter des neuen Arbeitsausschusses an das Mikrofon. Es geht um die Rettung unserer Partei. Wir wollen eine Neuformierung einer modernen...